Ausverkauf. Im Kaufen verlaufen, verrannt, in vielfache Abhängigkeiten. Fetisch der Ware, Tanzwut an der Kette, im Kälbermarsch, um das globale, goldblutende Kalb schoppend den Planeten zertrampeln. Ganz arglos. Ariadne, dein Faden führt. Es geht nicht so schnell, auf Umwegen spiralförmig ins Zentrum zu ungeheurer Freiheit vom Verbrauch. Ein Gespenst geht um. Nein, ein heiß luftiges Monster aus Trust, aufgeblasen, getragen von allen. Los, lass es uns löchern, denn jeder unterlassene Kauf zählt, bis es zerfällt.